Patchwork und Merch. Von wie vielen Personen nahmst du Schablonen, um dich peu à peu mit ihnen auszumalen? Gab es da nicht immer auch Kräftemessen, dominant versus rezessiv oder was? Beziehungsweise, anderer Ansatz, weg von den Ideen der Anthropozäne, Plural, weil wir alle divergierend fantasieren. Rein aus dir raus wolltest du formen, nur leider hatte dir irgendwas die Idee vorweggenommen. Das heißt, deine Welt, nämlich ein bunt zwitscherndes Chaos mit ultra erschöpfender Reibung versehen, zudem mit virulenten Metaphern zwischen Sym und Antipathien, so träumst du zwar bisweilen von neutralen Idealen, deine Realität aber, chronisch zerrissen, bleibe auf ewig ein Hin und ein Her.